Die Haushaltung Gottes, Band 1. Die Urgeschichte der Menschheit. Empfangen durch das innere Wort von Jakob Lorbeer. Kapitel 65. Adams Rückblick auf sein Leben. Nach dieser großen Lichtspende Henochs aber erhoben sich alle und dankten still im Herzen mir für diese Gabe durch Henoch. Und Adam verlangte nach einer kleinen Leibesstärkung, welche ihm auch alsbald gereicht wurde. Und da er sich gestärkt hatte mit etwas Honig, Milch und Brot, so dankte er für diese Gabe mir und sprach dann zu seinen Kindern: Kinder, da ihr verlor ich einst alles durch mich selbst und wahrlich tausendmal mehr, als ich damals verlor, hat mich der Herr, unser liebevollster, gnadenreichster, heiligster Vater, wieder nun dahier finden lassen. O Paradies, du schöner Garten, du lichter Ort, da ich noch in der Hand Gottes prangte, gleich einer aufgehenden Sonne, und in aller Fülle des Lebens mächtiger war, denn der Zug aller Welten, da ich war ein übermütiger Einwohner und du mein schwacher Träger. Ich fiel einst, und du, schönes Augenblendwerk, vermochtest mir nicht aufzuhelfen. Des mächtigen Fall hat dich gedrückt, und dein Pflaumenboden wurde zusammengepresst, gleich einer frischen Wolle, die ein Wind dem Baume entreißt und dann fallen lässt zur Erde, auf dass sie zertreten werde von unseren Füßen. Durch meine genötigte Flucht bist ohne Last du zwar aufgeschossen zur eitlen Höhe deiner Schwachheit, es drückt dich zwar keines mächtigen Fuß mehr, aber es ist auch nicht viel zu Rühmendes an dir, außer der eitlen Erinnerung, dass du einst mein schwacher Träger warst. Allein der Herr sah in seiner Erbarmung, dass für den Fallsüchtigen Schweren dein Grund zu locker war. Daher setzte er Steine unter meine Füße, dass ihre Festigkeit mich bewahren sollte vor einem künftigen Falle. O des guten Bodens, auf dem jetzt meine Füße ruhen, der mich nun schon nahezu 900 Jahre vor einem neuen Falle gesichert hat, was zu tun du nicht einmal 30 Jahre vermochtest. Dieser gute Boden machte nun auch oder war die demütigende Ursache, dass ich nun dein festerer Träger geworden bin, denn du einst als der meinige warst. Denn nun habe ich dich unendlich mal herrlicher in mir selbst aufgerichtet durch die große Gnade von oben und bin versichert, dass du in mir zu keinem Falle gelangen wirst. Und sollte es auch möglich sein, dass du fielest in mir, so wirst du mich nicht beugen und niederdrücken, sondern ich werde dich mit der Gnade von oben wohl aufzurichten vermögen, auf dass du ein beständiger Einwohner bleiben mögest, dessen, an dessen Haare dem Herr mehr gelegen ist als an der ganzen Erde, die ehedem deine wankende Trägerin war. O Kinder, traurig kam ich hier an, denn ich musste meinen Verlust beweisen, wie ich ihn schon früher tausendmal beweint habe. Aber es war diesmal der letzte Seufzer und die letzte Träne, die da deine kahle Wand befeuchtet hat. Von nun an werde ich dich nimmer betreten, du alte, hohle Nussschale eines ausgebrannten Lebens, sondern mein Fuß wird nun frohlockend wandeln auf eigenem Grunde, da die Frucht des ewigen Lebens auf demselben zur Reife gediehen ist. O Kinder, mir ist überaus wohl zumute, und dir, mein Henoch, sei mein ewiger Segen dafür. Kinder, hat jemand noch einen Zweifel, so behalte er ihn für meine Hütte auf den Nachmittag, und so lasset nun die Kinder zusammentreten, auf dass sie, ich segne und ihnen sage, dass sie sich morgen wie allzeit vor dem Aufgange einfinden möchten am geheißten, am geheiligten Orte des Opferbrandes. Amen. Und siehe, als nun der Adam diese seine Lob, Schmäh, Dank, Preis, Abschieds- und Anordnungsrede vollendet hatte, da vollzogen seine Kinder alsobald seinen Willen. Da eilten alle Kinder jubelnd herbei, wurden dann gesegnet von Adam und sonach feierlichst geladen, zu kommen am Sabbat zur rechten Zeit. Nachdem wurden die Kinder im Frieden und unter meinem Lobe wieder entlassen. Danach aber sagte Adam: Nun denn, meine Kinder, lasset uns gen Mittag ziehen und tun alldort dasselbe, was wir hier taten. Der Herr sei mit dir, Henoch, und mit uns allen und Asmael und mit allen unseren hier und überall wohnenden Kindern. Der Herr führe uns und bereite aller Kinder Herzen auf unsere segnende Ankunft und seine große Erbarmung und Gnade, dass sie morgen mit wohlbereitetem und verständigem Herzen erscheinen mögen zur Verherrlichung seines Namens und zur Belebung ihrer Seele und Erweckung ihres noch schlafenden Geistes. Und nun lasset uns wandeln frohen Mutes gen Mittag. Henoch und Asmael seien meine Führer, und die übrigen folgen mir nach der vorigen Ordnung. Doch da die Sonne ihre Strahlen schon stark angespannt hat, so lasset uns einen schattigen Waldweg ziehen, auf dass unsere Glieder nicht ermatten vor der Zeit der bestimmten Ruhe nach der getreu getanenen Pflicht. Auf dem Wege aber soll jeder schweigsam wandeln und wohl achten, wohin er seine Füße setzt, auf dass er nicht Schaden leiden möchte in seiner Geradheit. O Herr, du bester, heiligster Vater, ziehe dein mildes Auge nicht weg von uns allen. Amen. Ende dieses Kapitels.